sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Sah das Schiff schon weit vom Hafen und sah, jetzt geht der Jonah schlafen. Auf einmal gab es einen Stoß, das Schiff stand schief, ein Sturm brach los. Den armen Leuten auf dem Schiff war bange, als der Sturmwind pfiff. Sie liefen ängstlich hin und her, ihr Boot schien ihnen viel zu schwer. Sie warfen weg, was sie nur hatten, den Anker und die Hängematten. Dann wollten sie in ihren Nöten ein Lied anstimmen oder beten. So riefen sie, weil sie nicht wussten, zu wem sie wirklich beten mussten. Denn Gott war ihnen unbekannt. Hilf, wer das kann, hilf uns ans Land. Zu Jona lief der Kapitän und bat ihn, endlich aufzustehen. Auf, befahl er dem Propheten, wenn du es kannst, dann hilf uns beten. Inzwischen sagten die Matrosen, sie wollten miteinander losen. Wer nun das schwarze Los bekäme, der wäre schuld an alledem. Und Jona zog das schwarze Los und jeder sprach, wer ist das bloß? Ich bin, sprach Jona, ein Hebräer. Ich flieh und doch kommt Gott mir näher. Ja Gott, dem bin ich wohl bekannt, hat mich nach Ninive gesandt. Da bin ich vor ihm ausgerissen und werd nun wohl ertrinken müssen. Zuerst versuchten die Matrosen es noch mit Rudern und mit Stoßen. Doch als es gar nicht anders ging und schon das Schiff zu sinken anfing, da nahmen sie den Jona her und warfen ihn hinaus ins Meer. Und sahen ihm nach, wie er verschwand, und riefen, Gott, bring uns ans Land. Und siehe da, die Winde schwiegen, die Wolke schwand, die Sterne stiegen. Es wurde still all über Meer, das Schiff zog ruhig wie vorher. Und sie erholten sich allmählich und lobten Gott. Wurden fröhlich. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Der arme Jona schwamm inzwischen im Meer herum mit lauter Fischen. Es war nicht Schiff noch Insel da, nur blaues Meer, soweit man sah. Er war zum Glück kein schlechter Schwimmer, doch bis nach Hause nie und nimmer. Da plötzlich teilten sich die Wogen, es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott, der Herr, befohlen, den nassen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür, das sperrt er auf und sagte hier. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. hat er in des Bauches nach ein schönes Lied sich ausgedacht. Da sang er laut und sang er gern, er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Am dritten Tag im Abendlicht, da kam das grüne Land in Sicht. Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Den guten Fisch und sah, jetzt ist der Jona wieder da und sprach zu ihm, nun aber geh auf schnellstem Weg nach Ninive.